Abschnitt 20 von Großstadt von Dora Dunker. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Jessie. Die Hochzeit war für Anfang Juni festgesetzt worden. Bis dahin konnte Lenas Ausstattung fertig sein und Franz' Geschäft einen einigermaßen geregelten Gang gehen. Auf etwas anderes brauchten sie nicht zu warten. Nur im kleinsten Kreise sollte die Hochzeit gefeiert werden. Der Vater, Lotte, Frau Wohlgebrecht als Anstandsdame, Clementine und Elisabeth von Stresen und die entsprechende Anzahl Kavaliere für die Damen waren geladen. Lena hätte Kurt gern dabei gehabt, aber der hatte sich seit jenem Abend vor der Katastrophe mit Bornstein nicht wieder gezeigt. Sie hatte ihm durch Elisabeth sagen lassen, sie hege nicht den geringsten Groll gegen ihn, dass er das schuldige Werkzeug zu ihrer und Bornsteins Trennung geworden sei. Dennoch blieb er von der Bildfläche verschwunden. Eines Abends, kurz vor der Hochzeit, als Elisabeth draußen bei Lena saß, berichtete sie unter Tränen den Zusammenhang. Bornstein hatte seine Hand völlig von Kurt abgezogen. Er hatte es ihm nicht vergeben können, dass er ihn zu dem heftigen Auftritt mit Lena gereizt hatte. Da Kurts Verhältnisse damals gerade ziemlich glatt gewesen waren, Bornstein hatte kurz zuvor ziemlich häufig bluten müssen, hatte er den Dienst auf der Stelle quittiert. Die Mutter habe darauf gedrungen. Sie verlangte, dass ein Stresen wenigstens ohne Schulden abschnitte. Wochenlang sei er ohne Beschäftigung, ohne Verdienst umhergelaufen. Jetzt habe Kurt endlich eine bescheidene Stellung auf einem Bankbüro gefunden. Aber er sei ganz geknickt, der arme Junge, und ließe sich nirgends sehen. Im Grunde sei es, Lena möge ihr das nicht übel nehmen, eine bodenlose Schufterei von Bornstein, denn was habe Kurt denn eigentlich anderes verbrochen, als Bornsteins Aufträgen gemäß gehandelt? Die Mutter ist ganz verzweifelt, fuhr Elisabeth fort. Kurts Freundschaft mit Bornstein war ihr letzter Halt. An Papa hat sie gar keine Stütze mehr. Er ist menschenscheuer und stumpfsinniger denn je. Die Kreuzzeitung und die Rangliste kommen kaum noch aus seinen Händen. Unser Kleiner soll nun auch zu Michaelis aus dem Korps heraus und irgendwo in die Lehre gesteckt werden. Der arme Junge, das werden böse Zeiten werden. Aber Mama lässt nicht mit sich reden, sie ist wie umgewandelt. Früher schien ihr der Soldatenstand die einzig mögliche Karriere für einen Stresen. Heute hat sie ein förmliches Grauen davor bekommen. Für unseren Graudenzer hoffen wir ja auf die Gnade seines hohen Paten, des Prinzen Leopold. Mama will darum einkommen, dass ihm aus der Privatschatulle des hohen Herrn ein Zuschuss bewilligt wird. Lena war es sehr peinlich, dass sie indirekt die Schuld an dem völligen Niedergang der Stresens trug. Aber was konnte sie dagegen tun? Höchstens den beiden alternden Mädchen ab und zu etwas zukommen lassen. Bornsteins Handlungsweise begriff sie ganz gut. Ja, sie gefiel ihr sogar. Es lag etwas Temperamentvolles darin, was sie sonst an Bornstein vermisst hatte. Jedenfalls war es die interessanteste Situation, die er zu Wege gebracht hatte. Das söhnte sie ein wenig mit ihm aus. Franz hatte sie in der ersten Zeit unausgesetzt über ihre Beziehungen zu Bornstein ausgefragt. Lena hatte es nicht anders erwartet und ihm gesagt, was sie für gut befunden hatte. Im Grunde hatte sie ihm ja nichts zu verheimlichen. Aber wozu ihnen alles einweihen? Das konnte für später, wenn es ihm einmal einfallen sollte, und was fiel einem Manne nicht ein, Schlüsse von der Vergangenheit auf die Gegenwart zu ziehen, am Ende unbequem werden. Und Lena wollte keine Unbequemlichkeiten mehr. Mehr als genug hatte sie davon gehabt. Als Frau wollte sie unbeanstandeter noch denn als Mädchen ihr Leben genießen, nach allen Richtungen hin. Von Mäkeleien und Nörgeleien wollte sie nichts mehr wissen. Und Franz mäkelte und nörgelte nicht. Er tat ihr jeden Willen und war es zufrieden, wenn sie ihm ein heiteres Gesicht zeigte und er sich an ihren Liebkosungen berauschen durfte. Sie waren das Einzige, was ihm darüber forthalf, dass er getan hatte, was er niemals hätte tun dürfen, dass er sich im Rausch einer kurzen Stunde ernsthaft an Lena gebunden hatte. Mit blühenden Flieder- und Schneeballbüschen, mit den ersten knospenden Rosen zog der Juni ins Land. Für den 6. war die Hochzeit bestimmt. Am vorletzten Tage noch kam eine Absage vom Vater. Er konnte sich nicht entschließen, sein behagliches Dasein in Carstens Garten auch nur auf ein paar Tage zu unterbrechen. Er sei ein alter Mann und passe mit seinem Stelzfuß und seiner Pfeife, von seinem Korn sagte er nichts, nicht in eine feine Hochzeitsgesellschaft. Die Töchter möchten ihm nicht böse sein. Lena kam diese Absage sehr gelegen. Sie hatte den Vater überhaupt nur auf Lottes und Franz dringendes Zureden eingeladen. Lotte aber war sehr betrübt. Den alten Mann einmal wiederzusehen, war ihr inniges Herzensbedürfnis geworden. Franz brummte und machte ein missmutiges Gesicht. Er erklärte den Alten für einen ausgemachten Egoisten. Die Hochzeit verlief still und sehr wenig nach Lenas Sinn. Sie hatte an allem auszusetzen. Das Menü war nicht gut zusammengestellt. Franz und Lotte waren in ganz überflüssigem Maße gerührt. Eine Hochzeit war doch am Ende kein Leichenschmaus. Clementines und Elisabeths unerlaubt schlechte Toiletten brachten sie zur Verzweiflung. Ebenso Frau Wohlgebrechts breite, behäbige Redseligkeit. Das einzig Erträgliche waren die drei Kavaliere der unverheirateten Damen, die Lena nach eigenem Geschmack gewählt hatte. Das kurze Diner schien kein Ende nehmen zu wollen. Endlich war man bis zum Eis gelangt. Gleich danach wollte das junge Paar aufbrechen. Franz machte Anstalten, Lotte ein Wort des Abschieds zu sagen. Sein Groll gegen sie war längst geschwunden. Der Trotz, mit dem er sich gewappnet hatte, längst gelöst. Was konnte diese feine Seele dafür, dass sie ihn nicht hatte lieben können? Rührend lieblich sah sie heute aus in ihrem schlichten weißen Kleidchen mit den Rosenknospen im Gürtel, die so blass waren wie ihr schmales Gesichtchen, aus dem die großen graublauen Augen wie zwei milde Sterne strahlten. Nur einen flüchtigen Händedruck erhaschte er. Lena ließ ihm zu einem Abschiedswort nicht Zeit. Sie trieb, um endlich aus der ihr unerträglich langweiligen Gesellschaft herauszukommen. »Vielleicht ist es besser so«, dachte Franz trübsinnig. »Das Beste vielleicht, er sah sie überhaupt niemals wieder.« Mit bangen, traurigen Augen blickte Lotte den Davoneilenden nach. Sie hatte sich für stärker gehalten. Sie hatte nicht geahnt, dass dieser letzte entscheidende Schritt, der sie auf immer von Franz trennen musste, ihr wie ein schneidendes Schwert durch die Seele gehen würde. Eine kurze Weile hielt sie sich mit übermäßiger Anstrengung aufrecht. Dann, mit einem gestammelten Vorwand gegen ihre Nachbarn, entfernte sie sich vom Tisch. Sie wollte zu Luischen hinaus, die Tränen, die ihr heiß und trocken in den Augen brannten, ausweinen bei ihrem Kinde. Die Hochzeitsfeier hatte in Lenas Wohnung stattgefunden. Als Lotte jetzt durch den Laden schritt, um so schnell wie möglich ins Freie zu gelangen, fühlte sie sich am Arm zurückgehalten. »Wollen Sie nicht einen Augenblick auf mich warten, Herzchen? Ich komme gleich mit.« Lotte zwang sich zu einem zustimmenden Lächeln. Sie konnte die gute Frau Wohlgebrecht nicht zurückweisen, so schwer es ihr auch in diesem Augenblick wurde. Frau Wohlgebrecht war im Umsehen fertig und an ihrer Seite. »Lassen Sie sich ja nicht stören, Kindchen, wenn Sie etwa einen bestimmten Weg vorhaben. Ich bin für den Tag ganz frei und begleite Sie mit Vergnügen.« Lotte wurde rot und verlegen. Es kam ihr so vor, als ob Frau Wohlgebrecht mit dieser Bemerkung etwas Anzügliches habe sagen wollen. Oder war es nur ihr schlechtes Gewissen, das sie so misstrauisch machte? Als Lotte nicht antwortete, blieb Frau Wohlgebrecht stehen und sah ihr freundlich in die Augen. Ein plötzlicher Gedanke schien ihr gekommen zu sein. »Wissen Sie auch, Herzchen, dass ich Ihnen noch was schuldig bin?« Lotte schüttelte den Kopf. »Doch, die Spazierfahrt, die wir im Januar zu Feier Ihrer Rekonvaleszenz machen wollten und die Sie dann hinter meinem Rücken mit Frau Korn gemacht haben, die holen wir heute nach. Passen Sie auf, an diesem schönen Nachmittag werden wir mehr Freude daran haben, als an dem ganzen langweiligen Hochzeitsdiner.« Sie winkte, ohne Lottes Antwort abzuwarten, einen Taxameter über die Straße herüber. »Wo wollen wir hin? Ich denke nach Hundekehle. Der Kutscher kann uns über Schmargendorf fahren. Das ist der nächste Weg von hier.« Lotte stotterte einen schwachen und verlegenen Widerspruch, von dem Frau Wohlgebrecht nichts zu verstehen schien, denn sie nahm ruhig in der Droschke Platz und sagte dem Kutscher Bescheid. Dann lehnte sie sich bequem in die Kissen zurück und nahm Lottes Hand zärtlich in die ihre. »Ich habe nämlich so eine Idee, Kindchen, als ob Sie auch gern irgendwo herausgewollt hätten. Sehen Sie mir mal ehrlich in die Augen. Ist es nicht so?« Lotte machte einen vergeblichen Versuch, etwas zu erwidern, aber sie brachte kein Wort heraus. Frau Wohlgebrecht fuhr ihr mit der Hand liebkosend über das heiß gewordene Gesicht. »I, lassen Sie, mein Kindchen. Sie brauchen mir's ja nicht zu sagen, wenn Sie nicht wollen. Hier wenigstens nicht bei dem Gerumpel, wo man doch kein Wort versteht. Vielleicht geht's draußen besser, wo still und friedlich ist. Wie wär's denn, wenn wir in Schmargendorf Station machten? Ihre Freundin Frau Korn, übrigens ein Prachtexemplar von Frau, schwärmt mir immer von dem netten Gärtchen mit den Fliederbüschen vor, das ihre Bekannte, die Tischlersfrau, draußen hat. Da könnten wir vielleicht mal reingucken, Lottchen. Der Flieder blüht gerade jetzt so schön, und in der Fliederlaube plaudert sich's gewiss nicht schlecht von allerlei Dingen, über die man sonst nicht gern spricht und die man einer alten Frau bisher recht überflüssigerweise verheimlicht hat. Was meinen Sie, Herzenskind? Wollen wir zu den Tischlersleuten fahren?« Lotte hielt mit beiden Händen Frau Wohlgebrechts Hand umschlossen. Sprechen konnte sie nicht. Ganz still saß sie da wie vor einer Offenbarung. Träumte sie denn oder war es Wahrheit? Diese Frau kannte ihre Schuld und sie verwarf sie nicht. Sie hielt zu ihr und sagte ihr in der denkbar zartesten Weise, »Führe mich zu deinem Kinde.« Hatte Gerhard das ängstlich gehütete Geheimnis preisgegeben? Hatte Frau Korn es ihr anvertraut? Hatte sie sich selbst verraten? Gleichviel, was tat's, durch wen ihre Schuld offenbar geworden, wenn die Seelengröße dieser Frau sie nicht verdammte? wenn ihre grundlose Güte ihr die stützende, schützende Hand reichte. Wilmersdorf und Friedenau hatten sie hinter sich. Jetzt bogen sie in die breite Chaussee ein, die geraden Weges durch Schmargendorf in den Grunewald führt. Vor ihnen lag das bläulich-dunkle Waldland, zur rechten und linken Felder, deren bereits dunkelgrün gefärbte Halme sich in dem sanft darüber hingehenden Hauch des Juniwindes neigten. Die Sonne stand noch ziemlich hoch am Himmel und spiegelte sich mit goldenen Reflexen in den Fensterscheiben vereinzelter Gehöfte, in den kleinen stehenden Wassertümpeln zwischen den Äckern, hinter den sie durchbrechenden niederen Hecken. Lotte legte den Arm um Frau Wohlgebrechts Schulter und flüsterte: »Wir werden bald dort sein. Sie können es schon sehen. Dort drüben, rechts von der Straße, das kleine graue Schieferdach zwischen den dichten dunklen Büschen.« Frau Wohlgebrecht drückte Lottes Hand. Dann schwiegen sie beide wieder, bis der Taxameter in der Nähe des Hauses hielt. »Wir haben uns entschlossen, hier zu bleiben«, sagte Frau Wohlgebrecht zu dem Kutscher und lohnte ihn ab. Dann legte sie ihren Arm in Lottes und ließ sich zu der Wohnung der Tischlersleute führen. Die Frau, die Lotte wohl erwartet haben mochte, da sie oft um diese Zeit herauskam, stand schon mit Luischen im Arm vor dem niederen grünen Stackett, das den kleinen Garten umgab. Jauchzend und lallend streckte das Kind die Arme nach Lotte aus. In tiefer Bewegung drückte sie es einen Augenblick an die Brust, dann reichte sie es Frau Wohlgebrecht, die es auf die Stirn und die blonden Löckchen küsste und dann lange und prüfend betrachtete. »Gottlob«, sagte sie, Lotte das Kind zurückgebend, »es gleicht dir auf ein Haar und in keinem Zuge diesem«, sie sprach nicht weiter, sondern reichte Lotte die Hand. »Ich sage jetzt du zu dir, Lotte. Du bist von jetzt ab so gut wie meine Tochter. Was er mir sein sollte, seid ihr mir nun, du und dieses Kind.« Dann gingen sie, Lotte mit dem jauchzenden Luischen voran, nach der Fliederlaube. Als sie nach einer Stunde ins Haus zurückkehrten, um das Kind zu Bett zu bringen, wusste Frau Wohlgebrecht alles, was ihr eigenes Herz und Frau Korns Andeutungen ihr bisher noch verschwiegen hatten. Sie hatte Lotte erzählen lassen und sie nur selten unterbrochen. Zum Schluss nur hatte sie gesagt: »Wenn der Vater deines Kindes ein anderer wäre als Gerhard Schmidtlein, würde ich auf eine Heirat dringen. So wie es ist, du siehst, Kind, ich schneide damit in mein eigenes Fleisch, ist es besser, vielleicht gut, dass es so gekommen ist. Du und das Kind, ihr kommt zu mir. Ihr seid und bleibt meine Familie. Wie sich das alles am besten einrichten lässt, wollen wir in den nächsten Tagen besprechen. Und nun gib mir das kleine Ding noch mal in den Arm. Lange genug hast du es mir vorenthalten.« Franz und Lena hatten trotz der dauernd schönen Frühsommertage ihre auf einige Wochen berechnete Hochzeitsreise bedeutend abgekürzt. Über die Gründe schwiegen sie. Vielleicht war es nur Geschäftseifer gewesen, der sie so bald zurückgetrieben hatte. Wenigstens stürzten sie sich beide mit fast krankhafter Energie in ihre Berufstätigkeiten. Lena hatte selbstverständlich ihren Willen durchgesetzt und war mit ihrem Geschäft in der Potsdamer Straße geblieben. Gegen die englische Tischzeit aber hatte Franz energisch Einspruch erhoben. Da er doch um 5 oder 6 Uhr nicht Geschäftsschluss machen konnte, hatte diese Einrichtung keinen Sinn für ihn und lief überdies seiner ganzen Lebensweise zuwider. Da nun auch Lena ihre gewohnten Geschäftsstunden von 9 Uhr morgens bis 2 Uhr mittags und von 5 Uhr nachmittags bis abends um 9, ja oft um 10 Uhr innehielt, blieb der Verkehr der jungen Eheleute auf die Mahlzeiten und die Sonntage beschränkt. Franz fühlte sich sehr unbehaglich bei diesem Leben. Er war verheiratet und hatte doch keine eigentliche Häuslichkeit. Nichts von alledem, was er früher für eine Ehe erträumt hatte, erfüllte sich ihm. Es fehlte ihm die liebende Gefährtin, die Behagen um ihn her verbreitete, wenn er von der Arbeit ermüdet in seine Wohnung hinaufstieg. Es fehlte ihm die sorgende Hausfrau, die sich um sein leibliches Wohl und Wehe kümmerte, die zärtliche Freundin, die teilnahm an den Sorgen und Freuden des Geschäfts. Was fragt ein Mann wie er nach einer modernen Frau, die ihren Kopf drauf setzte, selbst ihren Mann zu stehen? Lena hatte es nicht mehr nötig zu verdienen. Und damit fiel für Franz jeder Grund zur Aufrechterhaltung ihres eigenen Geschäftes fort. Anfangs hatte er nicht den Mut gehabt, auf diesen Punkt, der vor der Ehe so viel und stets zu seinen Ungunsten erörtert worden war, zurückzukommen. Noch stand er zu sehr unter dem Banne von Lenas Persönlichkeit. Er fürchtete sich davor, durch ein Verlangen, das er stellte, den Zauber der wenigen Liebestunden zu zerstören. War er dahin, was blieb ihm noch? So verschob er es von Woche zu Woche, ihr Vorstellungen zu machen, sie zu vermögen, wenigstens einen Teil des Tages sich ihm und ihrem Hause zu widmen. Endlich, an einem Sonntag, als Lena selbst anfing, über den Zeitaufwand und die Anstrengung zu klagen, die der weite Weg trotz des Rades bereitete, entschloss er sich zu einem offenen Wort. Lena sah ihn zuerst an, als ob er plötzlich Chaldäisch gesprochen und verlangt hätte, dass sie ihn verstehen solle. Dann fuhr sie auf. »Was denn? Noch weniger soll ich im Geschäft sein?« Was ich so mühsam begonnen habe, soll ich nun, da etwas erreicht ist, beiseite werfen? Einen netten Begriff hast du von mir. Im Übrigen, mein Lieber, hast du mich wirklich nicht verstanden. Als ich eben über den Zeitverlust infolge des weiten Weges klagte, wollte ich nicht etwa damit sagen, dass ich weniger, sondern ganz im Gegenteil, dass ich mehr in meinem Geschäft sein wolle. Und es zu diesem Zweck für sehr wünschenswert halte, dass wir die Wohnung hier aufgeben und hinausziehen. Welcher anständige Mensch wohnt heute überhaupt noch in der Nähe des Moritzplatz? Während sie sprach, hatte sich sein Gesicht immer mehr verfinstert. Da sie viel zu bequem war, um Streit zu suchen, machte sie, sobald sie die Veränderung in seinen Zügen sah, eine scherzhafte Bemerkung und beugte sich zu ihm herüber, um ihn zu küssen. In ihrer sieggewohnten Weise glaubte sie die Sache damit abgetan. Er aber wich ihrer Liebkosung aus und verließ das Zimmer, ohne ein Wort zu erwidern. Er stieg die Treppe zu seinem Geschäftslokal hinunter und schloss sein Privatbüro auf. Dann sank er stöhnend, das Gesicht in beiden Händen vergrabend, in einen Sessel. Mein Gott, was hatte er getan? Wie hatte er sich hinreißen lassen können, dieses Mädchen zu heiraten, das ihn nicht einmal liebte, wie er es zu Anfang geglaubt und damit seine eigenen Bedenken ertötet hatte? Dieses Mädchen, das nicht des kleinsten Opfers, nicht des kleinsten Zugeständnisses fähig war, das seinen eigenen Weg ging, als ob er überhaupt nicht auf der Welt gewesen wäre. Lena liebte ihn nicht. Von der ersten Stunde ihrer Ehe ab hatte er es gewusst. Warum aber hatte sie die Küsse, mit denen er sie im Sinnentaumel geküsst, um seine unselige Liebe zu Lotte darin zu ersticken, für ernste Werbung genommen? Warum diese Küsse durch Worte ergänzt, die er nie gesprochen, nie gedacht hatte? Wenn er es heute recht überlegte, hatte nicht er um Lena, nein, Lena hatte um ihn geworben. Aber warum? Warum? Sie liebte ihn ja nicht, hatte ihn ja niemals geliebt. Täglich, stündlich bewies sie es ihm. Was er für Liebe gehalten, war auch bei ihr nichts als ein Taumel gewesen, in dem sie einander fortgerissen hatten. Warum hatte sie ihn aber heiraten wollen? Sie war ja doch nicht die Frau, die es für moralisch geboten hält, ein paar heiße Küsse gleich durch die Ehe legitimieren zu lassen. Sie, die so gern das moderne, über alle Vorurteile erhabene Weib spielte. Da plötzlich traf den verzweifelt Grübelnden ein Gedanke, jäh, grell, wie ein Blitzstrahl. Wie, wenn Lena Gründe geleitet hätten, die weit ab von einer Neigung zu ihm lagen. Wenn sie ihn nur gegen einen anderen hatte ausspielen wollen, dessen sie überdrüssig geworden war. Gegen diesen Bornstein, von dem er sie hatte loskaufen müssen mit pekuniären Opfern, die ihn für den Augenblick fast erdrückt hatten. Oder war sie am Ende doch nicht die kluge, kühle Frau gewesen, für die er sie immer gehalten hatte, die mit allen anderen gespielt und nur mit ihm ernst gemacht hatte? Er sprang auf und stieß den Stuhl, in dem er gesessen hatte, weit hinter sich zurück. Wenn das wahr wäre, wenn dieses Mädchen ihn zum Narren gehalten hätte, ihn, den dummen Kleinstädter, der blind und blöde auf ihre Reize hereingefallen war, wenn sie ihn nur so rasch in die Ehe hineingetrieben hätte, weil ein anderer vor ihm. Er schlug sich vor den Kopf. Er raste. Er reckte die Fäuste drohend in die Luft. Er war wie von Sinnen. Dann plötzlich kam eine große Ruhe über ihn. Wohin hatte er sich denn verirrt? Hatte er etwa ein Recht, gegen Lena zu toben, selbst wenn es so war? Was hatte er denn anders getan, als sie schmachvoll betrogen, da er sie mit der Liebe zu Lotte im Herzen geheiratet hatte? Eisig kroch ihm diese Erkenntnis zu Herzen. Nicht einmal das Recht stand ihm zu, nach ihrer Schuld zu forschen. Oder aber, wenn er sie wirklich gefunden hätte, darüber zu Gericht zu sitzen. Nichts blieb ihm, nichts, als das selbstverschuldete Elend zu tragen, den Makel, wenn ein solcher auf der Ehre seines Hauses lag, sitzen zu lassen, ungesühnt, ungerecht. Ende von Abschnitt 20.